Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Hallo beim Ladies Talk. Es gab eine längere Pause, ein bisschen Herbstblues, ein bisschen viel zu tun. Bin ja in der Gärtnerei mit drinne, im Büro. Und da hatten wir jetzt am Wochenende eine schöne Aktion. Bummeln beim Kerzenschein, das wurde sehr gut angenommen. Ein Kinderkarussell, ein Kuchenstand, Krebsschmuckstand, war also alles sehr schön. Viele Leute getroffen, einige Geocacher, einige Freunde, Verwandte, Familie. Es war eigentlich ganz recht nett. Punsch und Wurst hatten wir auch. Also Punsch und Wurst war von uns. Und das andere waren so eigenständige Stände, die bei uns standen. Wie so ein richtiger Weihnachtsmarkt sein soll. Wir haben ja fast täglich Weihnachtsmarkt, weil wir ja Weihnachtsdekorationen verkaufen und Tannenbäume. Ja, das war am Freitag die Aktion. Samstag waren wir denn ganz spontan los. Da war in Nordfriesland hinter Leck oder ich weiß nicht, ob es noch zu Leck gehört. Da ist eine Testfahrstrecke für E-Autos, also Elektroautos. Und an dem Tag konnte man halt ganz viele Mobile testen und fahren und ja, über die Autos reden, die kennenlernen und mit den Leuten sprechen. Da war Renault Zeo Intense, den BMW E3, Nissan Leaf Accenta war da, ein anderer Nissan Kastenwagen war da, den fand ich jetzt nicht so interessant, VW E-Golf, Mercedes B-Klasse, Electric Drive war da, dann waren zwei Tesla-Fahrzeuge da, aus der Höhle der Löwen war dieser Scooter da und so eine andere Elektrofahrräder und so ein Roller, den fand ich ein bisschen merkwürdig. Wenn man Roller fährt, weiß ich nicht, ob man denn noch gehen muss. Also um den zu betreiben, muss man wirklich dabei gehen. Also fahren und gehen gleichzeitig auf dem Roller geht man dann. Also sah recht witzig aus, ich habe welche fahren sehen. Naja, wir sind halt hin, hauptsächlich wollten wir den BMW i3 gucken und die anderen auch mal so angucken. Naja, ausgesucht haben wir uns jetzt doch ein anderes Fahrzeug, was wir uns vielleicht anschaffen wollen nächstes Jahr, den Nissan Leaf Accenta. Den bin ich sogar selbst einmal gefahren. Ich habe gesagt, ich will kein Auto fahren, ich möchte nicht testen, das ist mir zu peinlich. Das teste ich erst später zu Hause auf dem Grundstück, wenn keiner zuguckt. Aber da wir davon ja welche kannten und die dann halt, weil es zu wenig Testfahrer gab, mit ihrem eigenen Nissan auch gefahren ist, also als Beifahrer, die waren immer Beifahrer, die konnten dann immer alles erklären, ist mein Mann erst ein Stück gefahren und sie sagte, dann halten wir bei einer geraden Strecke an, dann könnt ihr einmal tauschen. Haben wir dann auch gemacht. Und es war nicht so schlimm, wie ich dachte mit einem Elektroauto. Also dadurch, dass ich ja auch öfters schon unseren, sag mal, wie heißt das, Tempomaten im Auto benutze, weil ich schon gewohnt, dass mein linker Fuß mehr oder weniger nicht gebraucht wird. Ich fand das Bremsen auch ganz toll, weil beim Twizy und beim anderen, wo ich schon mal kurz gefahren bin, fand ich jetzt das Bremsen absolut nicht toll. Und da war es halt ganz sanftes Fahren. Also auch so ein bisschen stromsparendes Fahren. Wenn man halt vom Gas geht, rollt man trotzdem noch ein Stück weiter und ist halt leise und war halt toll. Naja, Zoe Intense ist mein Mann auch gefahren, mit dem VW E-Golf auch. Hat er also auch Unterschiede, wie die alle sind. Der BMW i3, der war so begehrt, der war immer weg. Dann standen auch schon welche an und ja, ich glaube, wie wir denn eigentlich wollten, wir wollten ja schon ein paar Mal fahren, war Akku wohl leer. Der stand dann neben den, sag mal, den Namen wusste ich vorhin noch, der stand neben den Tesla, neben den großen Tesla, in so einer Model X, glaube ich, heißt er. Mit den Türen, die nach oben gehen, den Flügeltüren, die sieht eher aus wie so ein, Zeitreisefahrzeug. Ganz schick, aber mit weißen Sitzen, ist für uns ja eh zu teuer. Aber da, das ist ein richtiges Männerspielzeug. Sogar die Hintersitze brauchte man an der Seite nur auf den Knopf drücken, dann ist der Beifahrersitz ein Stück nach vorne und der dann auch. So, dass man hinten zu den fünften und sechsten rein konnte. Also viele Knöpfe, die man drücken kann, viel, was sich da automatisch von alleine einstellt. Ein richtiges Männerspielzeug, wenn man das Geld hat, soll man das ruhig machen. Ich finde es zu teuer. Ja, die haben dann ja auch erklärt, dass es halt normale Stecker gibt zum Laden und halt Schnellstecker. Sie dann in 20 bis 30 Minuten auch schon wieder aufgeladen sind. Vertreter von den Ladesäulen waren auch da. Wir überlegen auch bei uns welche hinzustellen, dass Kunden dann auftanken können. Meine Füße riechen wohl sehr gut, ich werde gerade abgeschleckt. Ja, ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Sehen wir. Ist ja auf jeden Fall eine interessante Sache mit den E-Mobil-Fahrzeugen. Ja, ich denke mal, GreenTech Campus heißt das. Da haben wir auf jeden Fall den Zettel her mit den Fahrzeugen und den Reichweiten, Batteriekapazität. Dann schauen wir mal, ob wir uns wirklich ein Fahrzeug leasen, ein E-Mobil. Mein Mann ist auf jeden Fall Feuer und Flamme. Ja, da hatte ich schon was gesagt wegen Höhle der Löwen. Diesen Scooter haben wir da gesehen. Selber haben wir jetzt nicht getestet. Die hatten nur die straßentaugliche Version, die über 4.500 oder so bummelig kostet. Und nö, brauchen wir ja keinen Roller. Deswegen haben wir da auch gar nicht getestet. Fahrräder gab es jetzt nur eine Sorte, da hat er kurz geguckt, aber war auch jetzt nicht so interessant. Höhle der Löwen guckt mein Mann oder hat mein Mann ganz gerne geguckt. Im Moment läuft ja jetzt zur selben Zeit meine Nähsendung. Geschickt eingefädelt. Aber vorher haben wir halt Höhle der Löwen geguckt und dann auch mal geguckt, ob was dabei ist. Ich glaube, das Erste, was wir von der Höhle der Löwen, was mein Mann bestellt hat, waren die Handtücher. Die haben auch einen speziellen Namen, den weiß ich aber wieder nicht. Das ist ganz praktisch. Da ist ein Stück Magnet mit dran am Handtuch und Platz für, ja, Handy kann rein, Kopfhörer können da, also diese kurzen Kopfhörer, nicht diese Monster-Kopfhörer wie Podcaster benutzen, Schlüssel, Kleingeld oder was man da reinhaben möchte. Ich habe da ab und zu mal mein Handy mit drin, weil sonst brauche ich da ja nichts rein beim Sport. Funktioniert ganz gut, kann man gebrauchen. Das ist also zu empfehlen. Ich hatte dann als Erstes mal bestellt beim Sugar Shape, kann man halt BHs, die wirklich in die richtige Größe angepasst werden, bestellen. Es kam dann jede Woche eine E-Mail von wegen, ja, Bestellverzögerung, das dauert noch, wird produziert, die haben so viele Anfragen. Aber ich glaube, jetzt kamen schon 3 Wochen gar nichts mehr. Da kann ich halt noch nicht berichten, ob sowas taugt oder nicht, weil noch nichts gekommen ist. Ob überhaupt noch mal was kommt, ich weiß es nicht. Fujis hatten die vorgestellt. Das ist wohl was sehr Gesundes, das ist nämlich überhaupt nicht süß. Da gibt es auch den Jochen Schweizer Proteintrink, den habe ich meiner Nichte geschenkt. Da sie ja auch gerne Sport macht, sie wird das auch verbrauchen, aber jetzt so super empfehlenswert, weiß ich nicht. Wer sehr gerne auf gesunden Fuß lebt, für den ist das bestimmt was. Die anderen Fujis, Banane und Erdbeer habe ich für mich gekauft noch. Ja, wenn ich die im Joghurt reintue, Naturjoghurt reintue, brauche ich doch Honig oder Zucker dazu, weil das halt gar nicht gesüßt ist. Also wer gerne auf Gesunde steht, kann das auch gerne machen. Ich glaube, wenn es leer ist, kaufe ich es nicht nochmal. Dann gab es eine Becherküche für kleine Kinder, finde ich das super. Da ist wirklich detailliert in den Kochbuch bebildert, was gebraucht wird. Dann sind die, da sind so eine kleine Becherlöffel dabei, abgebildet, welche man braucht, wie viel davon. Und für kleine Kinder echt super gemacht. Für 12-, 15-Jährige ist das schon wieder ja nichts. Ich habe es aber auch getestet. Ich fand die Würfel, also die Becher-Dinger halt toll, so für Backen, Kochen. Die Waffeln, das Rezept habe ich getestet, kann man gut essen, schmeckt. Ist halt auch sehr schnell gemacht. Aber für größere Kinder ist das schon nichts. Das ist halt für Kleine, die wirklich helfen wollen in der Küche, ist das eine tolle Sache. Und vielleicht für Menschen, die so mit normalen Kochbüchern überhaupt nicht klarkommen, die werden damit auf jeden Fall klarkommen. Ja, als Letztes, was ich mal gekauft hatte, was von der Höhle der Löwen ist, denn bei Netto gab es fast immer auch die Sachen zu kaufen, ist die Bataillon Ballet, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, die super robuste Strumpfhose. Die haben die in Dreiergrößen, 38, 40, 42, die habe ich gekauft. Im Nachhinein würde ich sagen, wenn man die 42 hat, lieber eine Größe größer nehmen. Und so super robust ist sie dann doch nicht. An der Hüfte habe ich schon ein Loch drin, weil meine Fingernägel halt nicht so klein sind. Den Trick, den die im Fernsehen gezeigt haben mit hin und her ziehen, funktioniert nur bei normalen kleinen Laufmaschen, die man sich vielleicht holt, aber nicht, wenn man ein großes Loch reinbekommen hat. Ansonsten sitzt es relativ bequem, ist halt nur ein bisschen von der Länge zu kurz gewesen, fand ich für mich. Typisches Herz am Bein habe ich auch gesehen, ist ganz niedlich. Ja, tragen kann man die trotzdem, da das an der Hüfte ja eh keiner sieht, wenn man einen Rock anhat. Das sind so die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe mit den Sachen von der Höhle der Löwen. Da sind halt so ein bisschen Fans und ein bisschen haben wir ausprobiert. Es gab ja vieles, was man so überhaupt nicht gebrauchen kann, aber einige Sachen, die fand ich recht interessant. Die Hunde spielen jetzt ein bisschen miteinander. Auch schön. Ich bin noch beschäftigt mit lauter Weihnachtssachen machen. Ich Ich habe jetzt Weihnachtsanhängerdatei. Da kann man wunderschön in so einer, wie eine Kugel, irgendwie ein kleines weihnachtliches Motiv reinstecken oder halt einen Name und das dann als Anhänger mit Campsnaps versehen. Dann kann man das in Geschenke ranbaumeln. Da habe ich auch schon welche für die Kinder gemacht, in Schlittenform, mit deren Namen drauf. Fand ich ganz süß für die Jungs. Ansonsten eigentlich wenig Zeit für Hobby. Ah ja, in Ben Shave hat Gott lebt, heißt nicht richtig übersetzt, ein bisschen schief hat Gott lieb, sondern halt ein bisschen anders. Ist aber keiner drüber gestolpert. Im Moment bin ich dabei für Weihnachtswichteln, wo ich mitmache, die Geschenke zu verpacken. Eins ist schon fertig, auch schon eingepackt in Geschenkpapier. Ich hatte heute noch ein bisschen Naschi Weihnachtliches gekauft, was noch dazu kann. Dann für die Angestellten habe ich auch schon was gestickt. Ein bisschen gebastelt, die Weihnachtslollis halt schön eingepackt, sodass man den Schneemannkopf sieht und am Ende den dann rauszieht einfach. Ich finde, das ist eine schöne Sache, statt einen Lolli einfach so irgendwo reinzulegen, den ein bisschen zu bebasteln. Dazu braucht man nur ein 19 x 9 cm. Hey, die Hunde haben Spaß. Die Anleitung für die Lolli-Verpackung verlinke ich, denke ich mal. Und wie ihr merkt, habe ich im Moment von mir selber gar keine Themen. Bin aber in Vorbereitung für andere Themen, die noch kommen. Ich glaube, vor Weihnachten hören wir uns nicht mehr. Zu früh möchte ich aber noch nichts wünschen. Vielleicht kommt ja doch nochmal was Kurzes. So wie ein Zwischengeplubbere bei einem anderen Podcast könnte hier ja auch eine Kurzfolge mal kommen. Tschüss!